willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 30, 2013. Ja, Chromecast im Mittelpunkt von der ganzen Sendung natürlich, ja, TV Loaded, der Wunder-Mini-Stick, was hat's damit auf sich? Ja, Google hat was vorgestellt, ja, das ist so klein und unbedeutend eigentlich, dass es wieder sehr, sehr genial ist. Ja, wenn man sich das auf einer großen Skala mal vorstellt. Ja, warum? Weil das Ding nur $39 bzw. $35 kostet. Ja, und was ist das? Ein Stick, der wird in den HDMI-Port eines TV-Gerätes gesteckt. Und dann kann das Teil ferngesteuert werden mit Smartphones und Tablets, sprich mit Android-Geräten und iOS-Geräten, aber nicht nur das, sondern auch mit dem Desktop-Computer und dem Chrome-Browser beispielsweise. Doch eins nach dem anderen. Erstmal, das Besondere daran ist, dass der Stick an sich bereits eine WLAN-Verbindung aufbaut. Und wenn dann zum Beispiel von dem Handy, von dem Tablet das Kommando gegeben wird, etwas zu streamen, ja, dann wird das nicht etwa über das Handy gestreamt, sondern über das Netz. Das ist vom Konzept her eigentlich so, wie der Nexus Q war. Das ist im Prinzip der neue Nexus Q. Und das ist sehr, sehr schön, Nexus Q-Fan. Allerdings sieht das Teil natürlich überhaupt nicht so toll aus, ganz klar. Das verschwindet hinter dem TV-Gerät. Das ist nicht dafür da, irgendwie in den Vordergrund zu treten. Das stellt man sich nicht neben einen Fernseher, sondern das steckt man in irgendeinem HDMI-Port, zack, und dann ist es gut. Eine zusätzliche Stromversorgung braucht das Teil allerdings. Das wird über USB gewährleistet. Das heißt, entweder hat der das TV-Gerät einen USB-Anschluss, mit dem man von dem man den Strom abzapfen kann, oder es wird eben mit dem mitgelieferten Netzteil ein USB-Kabel dort dran angeschlossen, weil Strom braucht ja das WLAN, das Gerät an sich, klar, logisch, kein Thema. So, die Verbindung ist ganz, ganz einfach. Ja, also mit den entsprechenden Geräten, Knopfdruck, fertig, läuft. Ja, auch mit einem gesicherten Netzwerk. Sehr, sehr schön gemacht. Ist eigentlich auch kein Hexenwerk, diese WPS-Verbindungen, oder QSS, wie das bei manchen Herstellern, die übrigens kompatibel sind, heißt, ist eigentlich kein Problem. Das heißt, man drückt am Router einen Knopf, drückt am Chrome-Stick einen Knopf und dann verbinden sich die beiden Geräte und fertig. Gut ist. Das ist natürlich mal eine Voraussetzung für normale Leute, die einfach nur Inhalte sehen wollen. Das Teil, was ist daran besonders? Netflix kann gestreamt werden, direkt quasi auf das TV-Gerät, ohne dass man jetzt eine Set-Top-Box, einen Computer oder Ähnliches anschließen muss. Und wie gesagt, gesteuert wird das Ganze mit seinem mobilen Gerät, mit dem Smartphone beispielsweise. Das Gleiche gilt auch für YouTube-Videos. Ja, das heißt, man kann YouTube-Videos starten und dann wird eben direkt YouTube empfangen über den Stick. Und man kann auch danach mit dem Gerät, mit dem Handy oder mit dem Tablet, mit dem man das initiiert hat, auch einfach weiter machen. Und die laufende Sendung kann beispielsweise auch dann von einem anderen Gerät pausiert und unterbrochen werden oder neu gestartet werden. Also es ist schon sehr, sehr interessant, einfach, toll. Aber bis dahin erstmal nichts Besonderes. Für 35 Euro, gut, egal, ne? Gib mal ein paar her. Also die meisten Leute haben gleich 2 oder 3 bestellt. Leo Laporte hat, glaube ich, 6 oder 7 bestellt. Ja, für jedes TV-Gerät in seinem Studio unterheim, ja, steckt da so ein Teil rein, damit alles wunderbar dann eben mit Streaming versorgt werden kann. Also ist kein Problem für das Geld. Aber das ist noch nicht alles. Ja. Das Besondere eigentlich daran ist, dass nämlich auch, und das ging mit dem Nexus Q eben dann nicht, dass da eben auch ein sogenanntes Chrome Browser Tab Streaming möglich ist. Das heißt, alles, was man in einem Chrome Tab sehen kann, kann man streamen an das TV-Gerät dann, in dem dieser Stick steckt. Ja, das bedeutet zum Beispiel, man ist auf irgendeiner anderen Plattform, ja, also man mag kein YouTube, ja, und Netflix geht sowieso nicht, ja, weil man im falschen Land wohnt. Ja, das ist kein Problem. dann öffnet man einfach die Videoquelle in einem Tab im Chrome-Browser und kann das dann sehen auf dem Stick. Und da ist das Besondere, dass wir dann nicht über, also direkt über das Teil gestreamt, sondern das geht dann direkt vom Computer direkt zu diesem Stick, zu dem Chromecast, so nennt sich das Teil ja, Chromecast, und damit kann man das dann sehen. Also beides ist möglich. Ja. Ach, die Hacks, die sind schon so gut wie sicher. Ja, es hat auch schon der erste eine Lücke entdeckt, mit dem man das Ding hacken kann, und damit wird alles möglich und möglich sein. Ja, Google hat es, ich glaube, Google hat es bewusst so einfach gemacht. Ja, und die haben ja auch angekündigt bei dem Nexus Q, dass das nächste Gerät also auf jeden Fall viel Hackability hat. Ja, das heißt, das Ding kann man hacken, das soll man hacken. Hacken in dem Sinne, man soll eben da andere Sachen auch mitmachen können. Und ich bin fasziniert, was da vielleicht noch möglich sein wird. Ja, wenn ich mir das vorstelle, ja, wer weiß, Spiele auf dem TV-Gerät über den Chrome-Stick, wer weiß, mal sehen, gucken wir mal. Aber letztendlich wollen wir uns auf das beschränken, was erstmal offiziell geht. Und da ist nämlich dann auch neben Netflix, YouTube, Google Play Movies, ganz klar, und auch Google Play Music dabei. Und auch in der US-Version natürlich Pandora mit dabei. Ja. Und Google Play Music ist natürlich für mich besonders reizvoll, da ich dort sehr viel Musik drin habe. Ich wünsche mir auch, dass viele andere Anbieter da auch noch mitziehen. Ich würde zum Beispiel sehr, sehr gern Deezer da drauf haben. Und die API ist ja vorhanden. Das heißt, es ist für die Entwickler nicht viel Arbeit, ja, zu sagen, okay, hier, wir machen hier einen Chromecast-Button in unsere Apps rein, ja, und dann wird eben das Streaming übergeben an diesen Chromecast, und das funktioniert. Ich hoffe, dass viele Anbieter da mitmachen. Ja, die API, wie gesagt, macht's einfach. Kosten, zumindest mal von Google, werden da keine entstehen. Ja, im Gegenteil, die sind sehr froh, wenn das passiert natürlich. Könnte höchstens noch Probleme dann eben mit entsprechenden Lizenzen geben, aber da bin ich eigentlich guter Dinge, dass da sicherlich rechtlich eine Möglichkeit besteht, dass da ohne zusätzliche Lizenzierung das möglich ist, da ja eigentlich nichts anderes gemacht wird, nur eben das Gerät verändert wird sozusagen, bei dem das gestreamt wird. Also, man kann auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Oh, so Musikstreaming und so weiter dürfte eine klasse Geschichte geben. Bei der Musikstreamung lässt sich allerdings noch negativ feststellen, das Teil muss eben da an das TV angeschlossen werden. Und das heißt, man muss eben das TV-Gerät anschalten, um Musik zu hören. Und das ist natürlich absolute Energieverschwendung. Und zusätzlich ist die Soundqualität, naja, sage ich schon, normalerweise bei einem TV eben nicht so gut. Aber es gibt die Möglichkeit, also ungetestet natürlich, einfach von der Logik her wird es die Möglichkeit wohl geben, dass man eben diesen Stick nicht direkt in das TV-Gerät reinmacht, sondern zum Beispiel über einen HDMI-fähigen Audio-Receiver. Ja, und da dann quasi das TV-Gerät gar nicht erst einschaltet und nur den Sound abgreift über die Anlage. Ich denke mal, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte, aber Tests müsste man natürlich dann mit noch machen. Klar, nur rein Theorien. Ja, also so sieht es aus, das Web im TV. Ja, und warum ist das früher immer gescheitert? Weil die Geräte zu klobig waren. Nicht jeder will sich einen riesen Teil dorthin stellen, weil die Geräte viel zu teuer waren. Ja, nochmal 100 Euro ausgeben für eine Streamingbox, die man, wo sich dann vielleicht herausstellt, dass man die vielleicht nur ein paar Mal im Monat nutzt. Ja, aber hier ist es dann eben nicht mehr die Frage, weder das eine noch das andere. Ja, das Teil verschwindet am HDMI-Anschluss beispielsweise, ja, und die Frage mit dem Preis für $35 ist, das ist einfach nicht vorhanden, ja. Also für $35 bestellen wir auch 3-4 Stück, fertig, ja. Für jedes Zimmer eins, ja, für einen HDMI-Receiver eins und eins, das ich mitnehme, das ich immer dabei habe. Ja, in meinem Rucksack nehme ich immer mit, wenn ich zu, wenn ich irgendwo hingehe, ja, zu Bekannten, zack, will dann was zeigen, Chrome-Stick rein und los geht's. Ja, die, wie gesagt, die Installation und die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk ist so extrem einfach, das wird ruckzuck gemacht und da kann man loslegen. Ja. Und ich finde, das soll man nicht unterschätzen, das ist wirklich eine fantastische Möglichkeit. Ja. Gut, also Chromecast. Ich denke, eben durch diese Fakten, durch diese technischen Daten und durch die Möglichkeiten, die das eben bietet, da das so günstig ist, wird sich das Teil auf jeden Fall auf breiter Front durchsetzen, denke ich mal. Ja. Und ich denke, das könnte was richtig Großes werden. Ja, ich weiß, Preis immer nur billig, billig, billig. Ja, es ist nun mal so, dass sich eben auf dem Massenmarkt billig gut durchsetzt, gut verkauft, weil eben die Leute auch begrenzt nur Geld ausgeben wollen für bestimmte Sachen, weil eben die normalen Leute eben auch Prioritäten setzen. Ja? Das heißt, für einen TV-Freak, ja, ich weiß nicht, ob das für einen TV-Freak vielleicht da was ist, ja, also so Filmfreaks, Filmfans, ja, die, ich weiß nicht, ob das groß ist, ja, die hüten ihre High-End-DVDs beziehungsweise jetzt Blu-rays, ja, wie ihren Schatz, ja, wie Gollum, ja, und achten da auf jede kleine Unstimmigkeit bei der Qualität beispielsweise, obwohl das Teil 1080p streamen kann, ja, kein Problem also, aber dennoch die Sammler und so, die Filmfans, die werden da jetzt bei Chromecast nicht unbedingt das Nonplusultra sehen oder die Offenbarung überhaupt, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Leute, die einfach hier hingehen wollen, ah, ich habe heute Abend Lust mal am Film, was gucken wir da? Netflix beziehungsweise Google Movies, zack, ah ja, oh gut, das ist gut, was kostet 1,99 zum Leihen, gut, machen wir, zack, brauchst du in die Videothek zu laufen, guck mal an. Wupp. Ja? So sieht es aus. Für die Leute wird das fantastisch sein. Aber für diese Leute wird es nicht fantastisch sein, wenn die hier eine Box installieren müssen, dann steht wieder was im Wohnzimmer rum, dann kostet das Teil dann noch viel Geld wieder. Man will doch nur einen Film sehen. Man will doch nur einen Film sehen. Ja, und das ist es. Ja, genau das ist es. Ja, dann für die, eben die Zielgruppe auch für die YouTube-Fans, die eben auch ihre YouTube-Videos, die ja auch immer mehr, immer besser da sind. Früher hat man gelacht, ja, YouTube-Videos ist für Pixel Zeug auf einem riesen Bildschirm. Toll, toll, wunderbar. Ja, guckt mal an, wie viel 1080p-Videos mittlerweile gibt auf YouTube und von den 720 HD-Videos wollen wir uns gar nicht reden. Ja. Okay, aber da werden eben diese Zielgruppen angesprochen. Ja. Und gut, mit der Musik, wie gesagt, da ist noch so ein bisschen das Problem, so HDMI-Sound-Receiver beziehungsweise HDMI-Receiver allgemein, die sind noch nicht so weit verbreitet. Und das sind eben wiederum die Geräte, die nur bei den Filmfreaks stehen dürften. Ja? Und ja, da bin ich mir ganz sicher, ob das dann hinhaut. Ich selbst würd's doch machen. Ja, also das Musikstreaming ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich muss mal da eine Lösung gucken. Vielleicht kann man da mit Tricks das Teil auch noch dazu bewegen, dann Sound auszugeben. Ja, wie gesagt, die Hacks sind auf dem Weg, zum Beispiel über die USB-Schnittstelle, ohne dass man jetzt hier dafür den Fan, das TV-Gerät wieder anschalten muss. Okay, also auf jeden Fall hat hier Google was ganz, ganz Tolles rausgebracht und es scheint auch bei den Leuten gut angekommen zu sein. Innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit war alles ausverkauft. Ja. Das Netflix-Angebot, das in den USA gilt, musste Google dann bereits nach einem Tag schon einstellen, weil die Nachfrage einfach extrem hoch war und wohl das Kontingent der freien Zugänge, ja, die haben da schon einen Monat freier Zugang mit ihnen Chromecast angeboten, war dann schon erschöpft und da mussten die Notbremse ziehen, ja, Und auf Amazon hat offenbar sehr viele Geräte gekauft. Gab es da noch welche? Ich glaube, mittlerweile sind sie auch weg. Ja. Also, das Kuriose daran ist natürlich mal wieder, was heißt das Kuriose? Eigentlich sind wir es ja schon gewohnt, ja. In Deutschland, ja, ist da noch nichts abzusehen, wann das denn überhaupt kommt oder ob es denn überhaupt kommt. Ja, ganz einfach, es wurde keinerlei Ankündigung gemacht, wann es denn in anderen Ländern ausgeliefert wird. Ich hoffe, dass das nicht wieder nur so eine USA-Geschichte ist oder dass über Jahre hinweg oder Monate, sei es auch nur, hier in den USA ist, weil ich sehe da eigentlich kein großer Grund. Google Movies gibt's auch bei uns schon, Google Play Music gibt's bei uns schon, Chrome Tab Browsing, Streaming wird auch möglich sein, das geht ja auch bei uns dann, kein Problem. Das Einzige, was eben nicht vorhanden ist bei uns, ist sowas wie Pandora beziehungsweise Netflix. Ja, vielleicht ist das jetzt hier die Bremse, aber wie gesagt, Google Movies gibt es ja auch und das ist ja immerhin noch der Service von Google direkt und her damit, ja, her damit. Ich bin sowieso nirgends angemeldet. Netflix geht ja hier gar nicht. Also das wäre eigentlich hier für Google sogar die Möglichkeit, mehr Leute dazu zu bringen, hier den Dienst zu nutzen, ja, Google Movies. Weil auch das ist wieder ein großes Problem bei Google Movies. Die Teile auf dem Tablet anzugucken oder auf dem Computer ist zwar schön und gut, aber das Teil, das möchte man dann, wenn man zwischen Film ausleiht, ja, hier, was jetzt gerade wieder im Angebot ist, ja, X-Men beispielsweise, ja, wenn man sich das dann angucken will, das will man auf dem großen TV sehen, ja, das ist ein Film, da sind vielleicht noch die Bekannten dabei, ja, und das will man sich gemütlich zusammen ansehen, ja, und da muss es auf dem großen TV laufen und nicht am Computerbildschirm, ja. Gut, damit lasse ich das Thema mal. Ich habe nämlich noch ein paar andere super interessante Sachen und da muss ich mich jetzt sogar ranhalten, weil ich jetzt schon 17 Minuten darüber gequatscht habe über Chromecast. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, aber ich bin auch etwas euphorisch wie der Rest der Welt, auch wenn es doch gar nicht für den Rest der Welt gibt. Ne? So ist das nun mal. Immer wollen wir die Sachen haben, ja, die wir nicht bekommen können. So ist es. Die Free Software Foundation findet Ubuntu Edge überhaupt nicht so gut, ja, und fragt sich denn, ob diese Spendenaktion, die Canonical hier ausgerufen hat, für dieses Crowdfunding, ist eigentlich keine Spendenaktion, sondern mehr ein Crowdfunding, ja. Die wollen 32 Millionen haben für das Ubuntu Edge zu entwickeln, ja. Das ist eigentlich ein Hardware-Gerät mit dem Ubuntu-System drauf, ein mobiler Computer beziehungsweise ein mobiles Telefon. Steht wohl noch nicht ganz so fest. Und das Besondere daran ist Dual Boot, Android und Ubuntu New Linux drauf. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Finde ich ganz interessant. Könnte ich durchaus unterstützen, ja, sowas. Warum nicht? Aber wir wissen, Free Software Foundation steht mit Ubuntu momentan, beziehungsweise mit Canonical momentan nicht ganz so gut, ja, eher schon auf dem Kriegsfuß, die raten sogar ab, Ubuntu zu installieren, weil die unfreie Software benutzen und auch hier mit diesen komischen Plugins da für Unity, wo dann zum Beispiel Amazon-Produkte und so eingebunden werden, ja, auf dem Desktop Amazon-Produkt suchen sozusagen, ja. Das finde ich überhaupt gar nicht lustig. Hat mich auch gestört. Ich habe das gleich alles abgeschaltet bei mir in der Ubuntu-Distribution, alles deinstalliert und so. Aber dennoch finde ich sehr, sehr heftig, dass hier die Free Software Foundation hier das so in Frage stellt und die diskreditieren da in diesem Atemzug auch nicht nur eben jetzt Ubuntu und dieses Ubuntu Edge Projekt, sondern eben auch Android als solches, ja. Ja, Android ist freie Software, auch wenn das vielleicht der Free Software Foundation nicht zusagt, wie frei das ist. Nur freier geht's eben nicht. Android ist so frei, wie es eben geht, ja. Das werden die Projekte auch noch merken, die probieren jetzt noch freiere Systeme auf den Markt zu bringen, die werden nicht funktionieren bei den Netzbetreibern, weil die nicht gestattet werden. Ja. Oder nicht lauffähig sind ohne entsprechende Software, wie man zum Beispiel ein LTE-Gerät in Zukunft machen will, ohne dass man unfreie Software benutzt. Die Frage ist noch schuldig geblieben. Das wird nämlich so momentan so nicht funktionieren. Ja. Bumm. Und hier stellt dann die FSF ihr eigenes Projekt, nämlich Replicant, beziehungsweise ist nicht das Projekt von der FSF, aber ein freies Projekt, Replicant, das sich eben hier auf die Fahnen geschrieben hat, das Android-System zu nehmen und daraus ein vollkommen freies System zu machen, ohne irgendwelche proprietären Geschichten. Das kann man sich dann auf sein Android-Gerät flashen, ja, und damit ja, hat man dann etwas freieres Android. Und hier unterstützt eben so die FSF so eine Gegenaktion, ja, nämlich auch die wollen ein Crowdfunding machen und deswegen sagt die Free Software Foundation lieber Replicant das Geld zu geben als Ubuntu Edge. Also ich muss sagen, Leute, das ist schon ziemlich doof, was da abgeht, ja. Und hier zerfleischt sich die Open Source Szene gegenseitig, ja? Und das ist schon ziemlich traurig. Ja, also wie viel Prozent haben wir denn von den, sage ich mal, von diesem Replicant-System oder Ubuntu-System, ja? Obwohl Ubuntu sehr, sehr starken Zulauf bekommen hat in letzter Zeit. Wie viel Prozent des Marktanteils macht das aus? 2%, 3%, 4%, vielleicht 5%? Ja. Ich bin ja immer Optimist, ich sag mal 5%. Und jetzt spalten sich diese 5%, ja, diese Linux-Freunde, spalten sich nochmal auf und gehen auf in Hass, ja, und sagen, okay, hier, das ist Mist, ja, Ubuntu ist so ein Dreck, ja, unfreier Dreck. Ja, hier, das ist frei, ja, ein System, das eben wieder nur ganz wenige nutzen können, nicht weil ich nicht sage, es ist nicht möglich, ein vernünftiges System auf die Beine zu stellen mit freier Software, im Gegenteil, ja, nur, diese fast schon militanten Gruppen, ja, die da rangehen dann, ja, um eben so ein System auf die Beine zu stellen, der Hass zerfresst sie, ja, und spaltet den diese winzigen 5%, ich hätte fast gesagt armseligen 5%, werden nochmal gespaltet. Ja. Und Endeffekt wird es dann sein, dass die normalen Benutzer es eben nicht nutzen, weil ihnen das alles zu blöde ist. Ja. Und dann wird es eben wieder reines Android-Gerät werden. Ja. Und ich zähle zwar Android auch zu den offenen und freien Systemen, man kann es aber nicht komplett als komplett offen und frei bezeichnen, das gebe ich schon zu. Ja. Aber es hat der Linux-Community eigentlich einen großen Dienst erwiesen. Nur was die Linux-Community, die New Linux-Community jetzt damit macht, da werde ich immer traurig. Ich als Linux-Fan, ja, schon seit vielen Jahrzehnten, ja, könnt ihr euch jetzt dran denken, wie alt ich vielleicht bin, ja, aber das sage ich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe damals mit der ersten Slackware-Distribution, die in Deutschland herauskam, ja, habe ich angefangen und war fasziniert von diesen offenen Systemen, ja. Und ich habe auch meine Nächte damit verbracht, den Kernel neu zu kompilieren, um das optimal anzupassen. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, irgendwann muss ich ein System einfach nur nutzen können. Und nach so vielen Jahren offene Betriebssysteme hat's Ubuntu geschafft, ja, ein System auf den Markt zu bringen, das jeder normale Benutzer, ohne sich großartig Gedanken zu machen, zu installieren, zu nutzen und damit viel freie Software zu unterstützen, viel freier zu sein als die Windows-Benutzer, ja, beispielsweise. So, das wäre niemals passiert ohne Ubuntu und es wäre auch niemals passiert, ohne dass man gesagt hätte, okay, wir machen ein paar kleine Einschnitte, wir machen ein paar kleine proprietäre Treiber beispielsweise mit rein oder geben den Leuten zumindest die Möglichkeit in unseren Repositories, ja, unfreie Software zu installieren, ja, ohne dass es jetzt einfach nicht funktioniert, ja. Die Leute, die wollen ja MP3 hören, fertig, ja. Und wenn MP3 nicht funktioniert, ja, dann wird das Ding nicht genutzt, dann wird's deinstalliert oder Reaktion dann, ach, was ist das für Mist, geht nicht, ach, das Mist, ja, ja, mein Kumpel hat's ja gleich gesagt, soll Windows nehmen, basta. So. Ja, so ist es. Es tut mir leid. Die Leute sind Ignoranten, ja, aber sie haben das Recht, ignorant zu sein und manchmal auch mit gutem Grund, denn nicht jeder will hier Ewigkeiten damit verbringen, Grundfunktionen eines Computers zum Laufen zu bringen, wenn sie Arbeit haben damit. Ja. Ich möchte zum Beispiel meine Arbeit damit machen. Wie gesagt, früher habe ich Nächte mir um die Ohren gekloppt, ja, für einen Kernel zu kompilieren, alles Mögliche zu machen, ja, das Programm zu optimieren, das zu tun, selbst mal eine Routine geschrieben, um was auszumerzen, einen Bug oder so, ja. Habe ich alles hinter mir. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich möchte was anderes machen und dann habe ich keine Zeit mehr für mich damit, mit diesen Problemen am Computer zu beschäftigen oder die Probleme zu lösen, die man ohne das System gar nicht erst hätte. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, Ubuntu zu nehmen. Das funktioniert, ja. Hier, letztens wollte ich zum Beispiel wieder mal was anders machen, Peppermint OS nutzen, weil es doch ein bisschen freier ist als Ubuntu. Lass mich da auch mal mit reinziehen, ja, und schlanker und effektiver und das ist super gut. Peppermint OS 4 ist super, aber nur wenn man den eigenen Rechner hat. Ich habe mir einen Laptop gekauft und siehe da, ja, die Grafiktreiber werden nicht richtig angesprochen, beziehungsweise die Grafikkarte werden nicht richtig angesprochen, weil die entsprechenden Treiber fehlen. Ja. Nach kurzer Recherche habe ich herausgefunden, dass das einen ganzen Rattenschwanz wieder hinterherziehen würde, nur damit einfach nur meine Intel-Grafikkarte und meine Nvidia-Grafikkarte, das sind Dual-Grafikkarte, hier läuft. Ja, ein ewiges Unterfangen wäre. Und bei Ubuntu funktioniert alles, ohne dass ich was mache. Ja. Jetzt habe ich wieder Ubuntu drauf. Ubuntu 13.04, es läuft gut. Wie gesagt, die verschiedenen Sachen habe ich rausgeworfen, die Plugins, die Scopes, ja, aus Unity habe ich rausgeworfen und ich bin super zufrieden. Ja. Es erfüllt den Zweck. Und ich habe keine Spyware drauf wie Windows, ja. Und damit komme ich zum nächsten Thema. Microshäfte, ja, mit New Linux, auch mit Ubuntu, wäre das halt nicht passiert so. Ja. Denn auch von der Free Software Foundation, da kommen wir wieder zu den Sachen, die Free Software Foundation gut macht. Windows 8, Prism Edition, ja. Und sie sprechen nämlich das Problem an, das eben Windows 8 mit sich bringt, dass Microsoft offen zugegeben hat, dass sie zum Beispiel Sicherheitslücken an die NSA weitergeben, ja, noch bevor sie bekannt werden, damit die NSA hier diese Lücken ausnutzen kann. Ja. Das ist, finde ich, das ist ein unglaublicher Skandal und ich meine, ich kann eigentlich nur sagen, wer ernsthaft auf seine Daten Wert liegt, auf seinen Datenschutz Wert liegt, sollte kein Windows benutzen. Es tut mir furchtbar leid. Ich weiß, viele Windows-Nutzer hören hier den Podcast auch regelmäßig und es soll auf keinen Fall irgendein Eingriff auf euch sein. Nein, aber ich würde mir wirklich mal Gedanken machen, ja, wenn Microsoft das offen zugibt, ob so ein Betriebssystem noch geeignet ist dafür. Ich möchte nicht sagen, dass New Linux perfekt ist, ja, oder dass man mit New Linux überhaupt gar nicht abgehört werden kann oder sicher ist gegen die NSA. Ja. Das Problem ist viel komplexer. Ja. Aber dennoch, wenn schon die Basis, ja, wissentlich unsicher ist, also wie eine Firma dann überhaupt noch Windows 8 einsetzen kann, ja, wie überhaupt noch Microsoft-Produkte einsetzen kann, das ist mir ein Rätsel. Ich könnte das nicht mehr vertreten. Ja. Ich kann das nicht tun. Weil ich weiß, dass die Basis an sich schon weg ist. Das ist so, wie wenn ich jetzt hier in der Wohnung, ja, meine Wohnungstür innen drin, die einzelnen Zimmertüren abschließe, ja, aber den Wohnungsschlüssel für in die Wohnung reinzukommen, den lege ich draußen unter die Fußmatte. Ja. Das ist genau so ein Blödsinn. Jeder kann dann diesen Schlüssel nehmen, ja, oder die Leute, die das wissen, in dem Fall die NSA, kann dann einen Schlüssel nehmen, kann reingehen. Ja, die Türen innen drin sind dann auch kein richtiger, kein großer Schutz mehr. Ja. Lachhaft. Ja. Das geht so nicht. Ich weiß, der Vergleich war wieder der Hammer, ja, aber trotzdem. Und geht mal in euch und überlegt mal, ob ihr vielleicht nicht euer Windows-System ersetzen könnt durch ein New Linux-System. Ubuntu beispielsweise ist für einen Windows-Nutzer durchaus eine interessante Alternative, weil es eben von der Handhabung her sehr, sehr, ja, sagen wir mal, dem Windows Experience ein bisschen nachstellt. Ja. Also wunderbar. Ja, auch KDE zu empfehlen, das ist vielleicht noch näher an dem Windows dran als das Unity und der Ubuntu, ja, dann nutzt ihr eben Kubuntu, ja, und schon geht es. Ja. Und hier steht auch ganz klar drin, nur Windows 8 Prism Edition, was hat die Free Software Foundation empfohlen? E-Mails verschlüsseln, das ist auch ganz wichtig. Ja, ich komme in einer der nächsten Sendungen nochmal ausführlich zu der GBK-Software, da will ich mal ein Special machen. Ja. Free Software Encryption, das ist auch ganz wichtig. Ja, keine proprietären Verschlüsselungsprotokolle benutzen. Wenn ihr mit Microsoft-Produkten verschlüsselt, könnt ihr gleich vergessen. Ja, könnt ihr gleich vergessen, auch das hat Microsoft offen zugegeben, dass hier die Lücken, die noch vor der Verschlüsselung einsetzen, ja, ausgenutzt werden können. Die Verschlüsselung könnt ihr also komplett vergessen. Und es geht hier nicht nur um die Spionage von ein paar Leuten, sondern es geht auch um die Industriespionage. Also Industriegeheimnisse auf dem Windows-Computer sind nicht mehr sicher. Dann, was empfiehlt noch? Switch to New Linux. Also ganz klar, Wechsel zu New Linux ist einer der besten Möglichkeiten und keine Microsoft- und Apple-Produkte mehr benutzen, weil Apple ist davon auch betroffen. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, oh, betrifft mich nicht, ich habe macOS, ja, nein, tut mir leid, auch das ist nicht sicher. Dann, ja, darüber was sagen, auch den Leuten, Bekannten und so weiter, das auch sagen und auch vielleicht mal den Politikern klar machen. Ja, man kann an seinen Regionalpolitiker schreiben, auch bei uns. Ja, in den USA ist das schon ein bisschen weiter verbreitet, aber trotzdem, das kann man auch bei uns machen. Und ich empfehle auch die Seite prism-break.org. prism-break.org. Da könnt ihr mal gucken. Da sind jede Menge Empfehlungen drauf, was ihr denn nutzen könnt, damit ihr eure Sicherheit deutlich verbessert. So, bei Identica, ein ja auch ein freies System sozusagen, ein Twitter-Klon, der eben aber auf freie Software basiert, sieht's nach der Umstellung gar nicht mehr so rosig aus. Ich verstehe das nicht. Also Identica arbeitet jetzt statt mit StatusNet mit Pump.io, neues System. Und jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Ja. Jetzt wird's extrem kompliziert, sag ich mal. Also der Betreiber, wenn man so will, von Identica, ja, der ist jetzt bei E14N, E14N, ja, und der hat jetzt nach dieser Umstellung von Identica auf Pump.io auf einmal in Identica eine Nachricht verschickt, hat alle Leute unfollowed, ja, und hat gesagt, dass er jetzt auf E14N zu erreichen ist, e14n.com. Diese Seite benutzt auch Pump.io. Und das ist schon alles ziemlich, ziemlich komisch. Also es hört sich an, als ob Identica, die Zeit von Identica eigentlich rum ist. Also mittlerweile funktioniert Identica wieder. Ja. Die aktiven Accounts wurden geswitcht. Ich hatte massive Probleme, mich dort einzuloggen, aber jetzt ging's. Und jetzt ist es aber doch ziemlich komisch, dass dieser Betreiber, der Ivan Prodromo, okay, ja klar, Prodromo oder sowas, ja, dass der dann auf einmal diese Nachricht da auf identity.ca hier veröffentlicht hat. Das hört sich einfach so an, als ob Identica tot ist. Ja, muss ganz ehrlich sagen, als ob es tot ist. Ja, verstehe ich nicht ganz. Also, ich bin noch sehr, sehr schockiert über den Umstieg, über so wie das gelaufen ist und dann das System, also ist wirklich, es ist gut, das System an sich ist gut, aber die Einstiegsseite von Identica ist den Namen nicht mehr wert. Hier vom Design her überhaupt, also Identica ist überhaupt nicht mehr wiederzuerkennen, das ist Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, ja. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Ja. Neue Registrierungen sind, so wie ich das auch sehe, nicht erlaubt mehr, ja, im Moment. Und der Macher empfiehlt auf E14N zu switchen, wenn man ihn noch weiter, also weiter seine Nachrichten da lesen will. Es ist schon ziemlich traurig und damit dürfte, so sieht es zumindest mal aus, ja, das Kapitel Identica beendet sein. Ja. Sieht wohl nicht so gut aus. NFC-Schlüsselbund für Tieren und Smartphones soll es bald geben. Und das ist wie so ein Ring, ja, und mit ganz einfachen Mitteln oben ein NFC-Chip und ein NFC-Chip. Mit dem unteren tut man seine Tür aufmachen, mit der entsprechenden Hardware natürlich, und Smartphones entsperren, ja, das wäre durchaus mit jedem NFC-fähigen Android-Smartphone zum Beispiel möglich. Während die Oberseite, ja, zum Beispiel Daten enthält wie eine Visitenkarte, bei der man ohne Probleme jemand anderem seine Daten, zum Beispiel seine Visitenkarte geben kann, ja, statt die zu drucken, hält man dann zum Beispiel die obere Seite seines Rings an sein Smartphone. Das Smartphone kann die Daten einlesen und abspeichern. Ja. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Sache, vor allem das Freischalten. Ich hoffe dann, dass es auch ein kleines Gerät gibt für den Computer bzw. Software. Also ich würde gerne zum Beispiel mein System entsperren mit so einem Teil. Also so ein kleiner Laser quasi, Lesegerät, ja, NFC-Lesegerät, wo ich dann einfach hier meinen Ring da drauf halten kann, zack, und schon wird der Computer entsperrt. Und ohne das geht's dann eben nicht mehr. Die Passwortlänge könnte astronomisch sein mit diesem System, ja, auf so einen NFC-Chip, auch wenn so nicht viel Daten draufpassen für ein Passwort, ist es unglaublich. Also vielleicht ein Passwort mit, was weiß ich, 4.096 Zeichen, ja, groß, wilde Kombination von unmöglich zu merkenden Buchstaben und Zahlen und Sonderzeichen, ja. Fantastisch, ja, finde ich super. Und das wäre eine schöne Sache. Ich hoffe, dass hier dieses Projekt, auch wieder ein Kickstarter-Projekt übrigens, ja, dass die da dranbleiben und dass das hoffentlich bald Wirklichkeit wird. Lass mal gucken, wie das momentan dort steht. Momentan, ja, also es haben, sie wollten 30.000 Pfund, das ist offenbar eine englische Firma, 30.000 Pfund, und im Moment haben die 114.998 Pfund. Ja, also sagen wir mal, 115.000 Pfund haben die bereits. Und damit viel, viel, viel, viel mehr, als sie eigentlich wollten. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und ja, also ich bin begeistert von der Idee und es sollte doch machbar sein. Und ich kann es kaum noch abwarten. Man, einen Ring anzuziehen, da ist schon ein bisschen komisch, ja. Vielleicht, naja, vielleicht mache ich mir den einmal an eine Kette um den Hals, ja, und hab dann den einen Ring. Okay, na gut, lassen wir das. O2 kauft E-Plus, eigentlich der Hammer, ja. Ich möchte gar nicht mehr so viel darüber reden, weil ich habe keine Zeit mehr. Aber es hat sich angebahnt, ja. Seit vielen Jahren geht es da schon rund. Gespräche zwischen beiden, die sind mir im Sande verlaufen. Dann hieß es einmal, vielleicht, ja, klappt es, gibt schon wieder Gespräche. Und auf einmal nächsten Tag, zack, Übernahme beschlossen. Ja. Tatsächlich, O2 kauft E-Plus, ja. Und damit, wenn die beiden zusammengehen, wären sie größter Netzbetreiber in Deutschland. Nur das Problem ist, es könnte noch Probleme geben mit dem Bundeskartellamt. Ja, es könnte sein, dass sich da dass sich da hier diese entsprechenden Persönlichkeiten, wie Philipp Rösler beispielsweise, dem entgegenstellen und sagen, nein, dieser Zusammenschluss wäre zu groß, das machen wir nicht. Ja. Auf der anderen Seite bleibt dann natürlich die Frage, wie lange hier die beiden Kleinen dann auf dem deutschen Markt überhaupt noch tätig sein könnten, wenn diesen Zusammenschluss nicht gäbe. Ja, das ist schon die Frage, weil Beide haben Probleme auf die eine oder andere Weise. E-Plus hat zum Beispiel wenig Premium-Kunden, ja. O2 hat von den Kundenzahlen her ja nicht so die optimale Position. Dafür haben sie ein LTE-Netz, ja, was wiederum E-Plus noch nicht hat. Und das heißt im Prinzip, die beiden alleine könnten beide ziemlich große Probleme haben. Die Haupttelefongesellschaft hinter O2 hat auch die Existenzprobleme momentan, ja, und der Kauf könnte hier den Aktionären auch neuen Schwung geben, den Markt neuen Schwung geben und damit das Kapital eben bei den beiden Firmen massiv nach oben treiben. Und vor allem wären die Chancen dann eben besser, noch mehr Kunden zu bekommen und sich auf dem Markt gegen T-Mobile und Vodafone durchzusetzen. Ja. Ohne diese Umfrage kann man jetzt natürlich davon darüber mal spekulieren, wie lange E-Plus beispielsweise und O2 alleine noch existieren wird. Telefonica, die Muttergesellschaft von O2, ist heftig angeschlagen, genau wie KPN, die Muttergesellschaft von E-Plus. Ja. E-Plus in Deutschland geht zwar noch relativ gut, aber auch hier ist halt die Frage mit dem ewig Stritten, ohne LTE-Netze, Zukunft, also die Zukunft sieht da nicht sehr, sehr rosig aus. Ja, jetzt ist LTE meiner Meinung nach noch nicht das große Problem, aber was E-Plus in den nächsten 5 bis 10 Jahren an Netzausbau bevorsteht, ist massiv. Und ich weiß nicht, wo E-Plus das Geld hernehmen sollte, hier ein einigermaßen zufriedenstellendes LTE-Netzwerk aufzubauen, wenn KPN schon langsam die weiße Flagge rausholt. Ja, es geht ja eigentlich auch nur noch darum, an wen wird KPN verkauft? Ja, an den Mexikaner? Was genau, wie der heißt, da bemüht sich auch schon seit einiger Zeit, KPN zu kaufen. Ja, oder eben jetzt O2. Wobei der O2-Kauf mehr eine Fusion wäre und das andere wäre eher eine feindliche Übernahme, weil die sich nämlich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Also es ist, denke ich, besser, wenn die beiden zusammengehen und dann eben eine größere, bessere Position haben im Markt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Interesse ist, die Arbeitsplätze von den beiden hier aufs Spiel zu setzen, indem man jetzt diese Fusion verbietet. Aber das muss eben das Bundeskartellamt dann selbst noch prüfen. Ja, ganz kurz noch was Kurioses. Nein, das Kuriose kommt erst danach. Das ist nicht kurios, sondern das ist super. Mount Fuji in Japan. Jeder will da irgendwie mal rauf, ja, und jetzt kann man es zumindest mal vom Sofa aus tun, ja, per Street View. Die entsprechende Route wurde genommen, ja, von dem Menschen, der mit dem Backpack, ja. Der Mensch mit dem Backpack, einer von den vielen, vielen Tausenden mit dem Backpack und ist da hochgelaufen, ja, und man kann jetzt diese Route direkt hochgehen mit Street View. Ich finde eine super tolle Geschichte, dass das möglich ist, auch wenn das nicht die richtige Besteigung ersetzen kann, ja, so ist es doch schon eine schöne Sache und das habe ich auf jeden Fall die Woche schon geplant, ja, einen Ausflug über Google Street View zum Mount Fuji und den besteigen. Juhu, dann habe ich virtuell zumindest mal den Mount Fuji bezwungen. Juhu. Und kurios ist das nächste jetzt, und zwar dass der Geek Trash schlechthin, ja, gemacht aus einem Buch und zwar aus einem Lexikon, ja. Und das sieht nicht einfach nur jetzt geekmäßig aus, sondern das sieht richtig wunderschön aus, dieses Kleid. Wunderschön. Also das Mädel, das das gemacht hat, muss man wirklich sagen, kann da wirklich einiges zusammenbringen damit. Und das Ganze wurde gemacht, genau, von einem Model aus Vancouver, auch Schauspieler und Model. Jory Phillips oder Jory Phillips, 21 ist die, und die hat eben diesen Dress gemacht aus Seiten eines Buches, normalen Papierseiten eines Buches, ja. Und sie hat es angezogen, tatsächlich in der Öffentlichkeit, zu dem Leser- und Schreiberfestival in Denman Island, British Columbia. Ja, und das hat natürlich die Medien sehr stark aufmerksam gemacht darauf. Ja. Und ich finde es wirklich super toll. Schaut euch das mal an. Echt irre. Jo, und damit war es das wieder. Von der Rios Wohns ist diesmal besonders lange gewesen. Ja. Wenn ihr Kritik, Anregungen, Informationen habt, könnt ihr mich erreichen unter Google Plus. Rios Wochensicht einfach oben in die Suche eingeben, Rios Wochensicht. Und ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcast.com. Da immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten. Und damit kann ich euch nur noch mit Freuden eine schöne Woche wünschen. Ja, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!